Ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht als Elektroinstallateur, habe dann meine Fachhochschulreife nachgeholt und jetzt final meine Qualifizierung zum staatlich geprüften Elektrotechniker abgeschlossen. Ralf Vogel ist auf Jobsuche. Seine Ausbildung hat er mit einem Notendurchschnitt von 1,8 abgeschlossen. 2 Jahre ist das her. Eine Festanstellung hat er bis heute nicht gefunden. Zuletzt war der Elektrotechniker für eine Zeitarbeitsfirma tätig. Dann aber kam die Wirtschaftskrise und Leiharbeiter wie er wurden als Erste entlassen. Der 26-Jährige ist frustriert. Während seiner Ausbildung hat er viel pauken müssen und gehofft, dafür einmal belohnt zu werden. Belohnt mit einem echten Job, wie er sagt, einer festen Stelle. Es ist halt für mich eh so, dass ich gerne irgendwie wo dazugehören würde, wo ich mich auch wohlfühle. Und in der letzten Zeit, wo ich als Zeitarbeiter gearbeitet habe, man entwickelt kein Zugehörigkeitsgefühl. Das gibt's halt irgendwie nicht mehr. Loyalität. So etwas, was einen bindet, wo man auch bereit ist, viel zu geben, auch mal über sich hinauszuwachsen. Derzeit arbeitet er in einer kleinen Automechanikerwerkstatt, schwarz und auf eigene Rechnung. Bei der Arbeitsagentur hat er sich nicht mehr gemeldet, denn dort sei ihm bisher nur Zeitarbeit angeboten worden. Ralf Vogel möchte aber keine Kompromisse mehr eingehen. Er will einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit Zukunftsperspektive. Bis jetzt habe ich aber nur Absagen bekommen oder Vertröstungen. Sophia Bauer bei einem ihrer Jobs. Sie ist Babysitterin. 4-mal die Woche holt sie Bastian und Julius von der Schule ab. Sie kocht für die Kinder und geht mit ihnen in den Park zum Spielen. Eigentlich hatte sich die 27-Jährige ihr Berufsleben anders vorgestellt. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Verlagskauffrau. Danach ging sie an eine Münchner Universität. Ich habe studiert an der LMU. Buchwissenschaft heißt der Studiengang, ein sehr praxisnaher Studiengang. Umso erstaunlicher, dass der Berufseinstieg auch so schwierig ist. Nach Ausbildung und Studium folgten Trainee, Volontariat und Praktikum. 7 Jahre lang hat Sophia Bauer versucht, im Verlagswesen Fuß zu fassen, vergeblich. Stellenangebote gibt es zwar, doch die Bezahlung liegt auf dem Niveau eines Volontariatsgehaltes, 800 Euro netto im Monat. Der typische Berufseinstieg in die Buchbranche ist sicherlich das Volontariat, dann eben die Juniorstelle, eine Assistenzstelle oder ähnliches. Bis man dann richtig im Job angekommen ist, dauert es wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre. Sophia Bauer musste die Erfahrung machen, dass die Arbeitgeber vorsichtiger und die unbefristeten Stellenangebote weniger geworden sind. Um Geld zu verdienen, arbeitet sie nicht nur als Babysitterin. Sie erteilt Studenten auch Nachhilfeunterricht, vorrangig im Fach Betriebswirtschaft. Von ihren Schülern hört sie ähnliche Klagen. Auch die Wirtschaftswissenschaftler jammern über Schwierigkeiten beim Berufseinstieg, über niedrige Löhne, befristete Verträge und Zeitarbeit. Entsprechend ist die Frustration dann auch relativ hoch. Bildlich gesprochen kenne ich doch einige, die mit einem Bein tatsächlich in der Arbeitsagentur schon stehen. Ja, immer nicht wissen, was kommt als nächstes, was ist in einem Jahr, die große Unsicherheit, Familienplanung, überhaupt Investitionen. Ralf Vogel und Sophia Bauer sind keine Einzelfälle. Kürzlich erst veröffentlichte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, eine Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, eine Studie. Darin heißt es, dass der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit dem Jahr 1996 kontinuierlich gestiegen ist. Zu- und Abnahme gehen einher mit der konjunkturellen Entwicklung. Bricht die Konjunktur ein, wie 2009 wegen der Weltwirtschaftskrise geschehen, verringert sich auch die Zahl der befristet Beschäftigten. Im Fachjargon spricht man von einer Flexibilisierungsfunktion, die befristete Arbeitsverträge für Arbeitgeber erfüllen. Der Arbeitsmarktforscher Christian Hohendanner hat eine einfache Erklärung. Zitat: Betriebe bauen im Aufschwung eine Randbelegschaft auf, die im Abschwung bei Bedarf wieder abgebaut wird. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Juli zwar leicht gestiegen, auf eine Quote von 7,6%. Das habe aber, nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit, mit der Sommerpause zu tun. Saisonbereinigt sei die Zahl der Arbeitslosen trotz Krise erfreulicherweise weiter gesunken. Dennoch zeigt die Statistik auch, dass die klassischen Vollzeitarbeitsplätze rückläufig sind. Allein im verarbeitenden Gewerbe sind in den vergangenen 12 Monaten über 200.000 feste Jobs verloren gegangen. Stattdessen nehmen Zeitarbeit und befristete Stellen zu. Im Jahr 2009 waren 8,8% aller Arbeitsverhältnisse zeitlich begrenzt. Auf den ersten Blick scheint es sich nicht um ein Massenphänomen zu handeln. Ein zweiter Blick allerdings zeigt, Zeitverträge haben in der betrieblichen Personalplanung an Bedeutung gewonnen. Denn laut des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist bei Neueinstellungen der Anteil befristeter Verträge seit dem Jahr 2001 von 32% auf 47% gestiegen. Das heißt, nahezu jeder zweite Vertrag hat ein terminlich genau fixiertes Ende. Grundsätzlich gilt, die Befristung eines Arbeitsvertrages ist ohne sachlichen Grund bis zu einer Dauer von maximal 2 Jahren zulässig. Innerhalb dieser 2 Jahre kann der Vertrag bis zu 3-mal verlängert werden. Ausnahmen erlaubt der Gesetzgeber für Existenzgründer in den ersten 4 Jahren und für Arbeitnehmer über 52. Liegt dagegen ein sachlicher Grund vor, etwa ein Projekt oder eine Schwangerschaftsvertretung, kann ein befristetes Arbeitsverhältnis inklusive Verlängerungen bis zu 8 Jahre dauern. Der Trend zur Befristung steigt mit der Betriebsgröße. In Kleinbetrieben mit bis zu 10 Beschäftigten erfolgen nur 25% aller Neueinstellungen befristet. In größeren Firmen ab 250 Beschäftigten dagegen hat sich der Anteil mittlerweile auf 67% erhöht. Insgesamt verzichten nur noch 9 von 100 Großunternehmen völlig auf befristete Arbeitsverträge. Eine Entwicklung, die Heinrich Birner von der Gewerkschaft Verdi in Bayern skeptisch betrachtet. Die negative Extremform, das sind die Unternehmen, die nach 2 Jahren das Personal auswechseln, neue einstellen, wieder in den untersten Einkommensgruppen und die zeitlich befristete Beschäftigung als Lohnsenkungsmittel nutzen. Es gibt Teilbereiche, wo Unternehmen projektbezogen arbeiten. Da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass wenn Gelder nur zeitlich befristet gewährt werden, dass dann ein Arbeitsvertrag auch mal befristet werden kann. Aber beispielsweise die Ludwig-Maximilians-Universität hier in München nutzt dieses sehr extrem aus. Auch bei der LMU gibt es nur noch zeitlich befristete Verträge und das gilt für alle Sekretärinnen. In der öffentlichen Verwaltung sind mittlerweile 68% der Arbeitsverträge befristet. Der Grund? Staatliche Mittel werden oft nur noch zeitlich begrenzt vergeben. 40% aller befristet Beschäftigten sind in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Sozialwesen, in öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtungen tätig. Also in Bereichen, die von der Wirtschaftskrise nicht betroffen sind oder einen konjunkturunabhängigen Bedarf abdecken. Zeitlich begrenzt beschäftigt sind in diesen Bereichen übrigens überwiegend Frauen. Auch Erik Tode erforscht im Auftrag der Bertelsmann Stiftung die Zunahme befristeter Verträge und Leiharbeit, der sogenannten prekären Arbeitsverhältnisse also. Seine Prognose für die Zukunft? Der Arbeitsmarkt ist in den letzten Jahren sehr viel flexibler, nicht zuletzt durch die flexiblen Beschäftigungsformen wie beispielsweise Zeitarbeit, geringfügige Beschäftigung und befristete Verträge. Und diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Gerade jetzt nach dem Abklingen der akuten Auswirkungen der Krise am Arbeitsmarkt werden die Unternehmen zunächst einmal Vorsicht walten lassen und versuchen, Personen einzustellen über diese flexiblen Beschäftigungsformen. Die Tatsache, dass der Arbeitsmarkt insgesamt flexibler geworden ist, bewertet der Arbeitsmarktforscher sehr positiv. Doch sieht er derzeit ein großes Manko. Diese Entwicklung habe sich ungleich vollzogen. Der sogenannte Kern des Arbeitsmarktes, gemeint sind die Personen mit einem sicheren Arbeitsverhältnis, sei relativ gut abgesichert. Demgegenüber habe sich aber der sogenannte Rand des Arbeitsmarktes ausgebildet, der von hohen Flexibilitätsmerkmalen gekennzeichnet sei. Erik Tode lässt sich wie folgt zitieren. Insofern beobachten wir eine Spaltung des Arbeitsmarktes, bei der es weniger das Problem ist, überhaupt eine Beschäftigung zu bekommen, sondern vielmehr von einer atypischen, also befristeten Beschäftigung in eine reguläre Arbeit überzugehen. Leiharbeit und Befristungen galten lange Zeit als gute Einstiegsmöglichkeit für Berufsanfänger, mit Aussicht auf eine spätere Übernahme inklusive Festanstellung. Doch das hat sich geändert. Die aktuelle Statistik des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt, dass Zeitverträge nicht mehr automatisch als Sprungbrett gelten können. Wurden 2008 noch 52% der Mitarbeiter in eine unbefristete Beschäftigung übernommen, waren es im Jahr 2009 nur noch 45%. Heinrich Birner von Verdi. Ich gehe davon aus, dass alle Arbeitgeber das Ziel haben, mit der Befristung die Probezeit auf 2 Jahre zu verlängern, denn wer befristet beschäftigt ist, hat keinen Rechtsanspruch auf Weiterbeschäftigung und er muss auch nicht extra gekündigt werden. sondern der Vertrag läuft aus. Und nur wenn der Arbeitgeber einen neuen Vertrag abschließen will, dann kommt ein neuer Vertrag zustande. Heirat, Familie, Kinder, ein Haus, einen sicheren Arbeitsplatz bis zur Rente. Seit Generationen träumen Menschen von einem so geregelten Leben. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich diese Wünsche auch erfüllen kann, hat sich verändert, sagt Andreas Lange, Professor am Deutschen Jugendinstitut in München. Er spricht von einer Generation, die, Zitat, das Gefühl verliert, ihr Leben planen zu können. Der Grund? Die Flexibilisierung der Arbeitsverträge. Dass es heutzutage schwieriger ist, überhaupt eine erste feste Anstellung zu bekommen. Und das betrifft mittlerweile auch eben Leute, die eine akademische Ausbildung haben. Und da können wir ganz deutlich nachweisen, auf der EU-Ebene und auf der Ebene von Deutschland, dass die Zeitarbeitsverträge, dass die temporäre Beschäftigung, wie das bei uns so schön heißt, dass die im Wachsen begriffen ist. Immerhin ein Viertel der Menschen zwischen 25 bis 34 Jahren, die überhaupt eine Beschäftigung haben, haben nur eine temporäre Beschäftigung, also Zeitarbeit, befristet und so weiter. Ein Viertel der heute 25- bis 34-Jährigen hangelt sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Das kann nicht folgenlos bleiben, glaubt der Gewerkschaftler Birner zu wissen. Ich wage zu behaupten, dass mit den befristeten Beschäftigungen die Arbeitnehmer gefügig gemacht werden sollen, denn der Druck, nicht zu wissen, wie es weitergeht, er zwingt ja eine Anpassung, er zwingt eine Unterwerfung. Es sind ja keine selbstbewussten Arbeitnehmer, die auch mal im Betrieb ihre Meinung äußern, auch mal widersprechen. Das trauen die sich ja nicht, weil jeder hat Angst, dass er dann am Ende den Vertrag nicht verlängert bekommt. Der Betroffene hat das Problem, dass er nicht planen kann. Wie soll jemand planen? Soll so jemand eine Investition eingehen und sich eine Wohnung oder ein Haus kaufen? Soll er sich ein neues Auto kaufen? Es wird dann natürlich auch volkswirtschaftlich weniger investiert. Beispiel Immobilienmarkt. Wer ein Haus bauen oder sich Wohneigentum zulegen will, dessen Kreditwürdigkeit wird von einer Bank unter die Lupe genommen. Ein befristeter Arbeitsvertrag aber bedeutet eine befristete Einkommensgarantie. Mit der Folge, dass ein Kredit oftmals nicht gewährt wird. Stefan Kippes vom Immobilienverband Deutschland. Gerade in so einer langfristig angelegten Branche merkt man es, in dem Moment, wo jemand einen befristeten Vertrag hat und nicht richtig planen kann, gleichzeitig aber langfristiges finanzielles Engagement eingehen muss, überlegt er natürlich sehr genau, kann ich es riskieren, kann ich es nicht. Und dort, wo befristet ist und vielleicht noch die Gefahr besteht, dass die Befristung dann ohne irgendwas ausläuft, fallen derartige Leute vom Kaufmarkt weg, weil sie einfach sagen, das möchte ich im Moment nicht riskieren. Diese befristeten Arbeitsverträge erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, das wird auf den Markt reinspielen. Welche Auswirkungen das haben wird auf das Konsumverhalten einer ganzen Generation, ist noch nicht absehbar. Professor Lange vom Deutschen Jugendinstitut teilt die Ansicht, dass die Angst vor Arbeitsplatzverlust lähmt. Auf der Strecke blieben Kreativität und der vielbeschworene Teamgeist im Unternehmen. Was sich wirklich verändert hat, dass ein großer Teil junger Menschen Arbeit auch finden will, um sich selbst zu verwirklichen, auch bereit ist, sehr viel zu geben. Aber wenn sie natürlich erfahren, durch die verschiedensten Arrangements, dass sie vielleicht nur für ein oder zwei Jahre gefragt sind, dann hat es natürlich auch die Konsequenz, jetzt mit Blick auf das Arbeitsverhältnis, dass sich auf keinen Fall mehr so eine starke Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber ausbilden kann. Mitarbeiter, die mental auf dem Sprung sind, machen nur das Nötigste, behauptet der Wissenschaftler. Sie seien wenig loyal, weniger kreativ und würden nur einen Bruchteil ihrer Leistungsfähigkeit einbringen. Jeder Einzelne leide darunter, wie auch das Betriebsklima. Also ich denke, dass die Kollegialität früher oder später auch natürlich auf der Strecke bleibt. Bei jedem Projekt, was ich mache, muss ich ja heutzutage schauen, dass mein Eigenanteil in irgendeiner Form dokumentiert wird. Ob ich Ingenieur bin, Wissenschaftler oder ob ich im Vertrieb bin, muss da deutlich sein, das war mein Anteil, weil ich muss mich vielleicht in ein, zwei Jahren wieder bewerben. Und dann kann es natürlich schon sein, dass man sehr wohl versucht, vom anderen Kollegen zu profitieren. Doch der Professor geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, befristete Arbeitsverhältnisse beeinflussen die Lebensplanung. Von immerhin ein Viertel aller 25- bis 34-Jährigen. Wir haben ja selber am Deutschen Jugendinstitut eine Befragung gemacht unter dem schönen Titel Null Bock auf Familie? Fragezeichen an jungen Männern und haben die gefragt, hör mal zu, was ist eine Grundbedingung für dich, damit du eine Familie gründest? Ne? Grundbedingung 1 war, klar, feste Partnerschaft, aber dann auf den zweiten und dritten Platz kam schon sicherer Arbeitsplatz und guter Verdienst. Investitionen in die Zukunft, in Eigentum, auch in die Altersvorsorge sind zum einen wegen des niedrigen Gehaltes kaum möglich, zum anderen führt das finanzielle Dilemma dazu, dass immer weniger junge Frauen und Männer sich trauen werden, eine Familie zu gründen. Die berufliche Situation der Jungen sorgt zudem für jede Menge Unverständnis zwischen den Generationen. Denn aus dem Elternhaus kennt man die Arbeitswelt anders. Der erste Sachverhalt ist, dass es in den 60er Jahren diese Situation noch nicht gab. Dass man sozusagen auf dem Arbeitsmarkt mit guten Qualifikationen lange Zeit suchen musste, um einzumünden. Und es gab auch früher relativ gute Chancen für Menschen mit relativ bescheidenen Bildungsabschlüssen. Nicht umsonst waren die 60er Jahre ja auch so ein Symbol für Aufbruch und wir hatten nicht umsonst Babyboom und so weiter. Und deshalb ist es manchmal schwer zu vermitteln, auch im Gespräch in den Familien, wenn die jungen Leute sagen, ja, ich finde jetzt nichts, dann heißt es, musst du dich mehr anstrengen. Oder was ein sehr beliebtes Argument ist, du darfst nicht so hohe Ansprüche stellen. Ein Problem, das auch die 27-jährige Sophia Bauer gut kennt. Zwar sind ihre Eltern immer bereit gewesen, sie während ihrer Ausbildung finanziell zu unterstützen. Doch je älter sie wird, desto mehr wächst der Druck und auch der Wunsch, selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen zu können. Klar, lassen sie ja nicht verhungern, aber nach 4, 5, 6 Jahren heißt dann, wie lange denn jetzt noch, muss es denn der große Traum sein? Und da ist dann auch irgendwie ein Ehrgeiz da, dass ich auch selber schaffe. Dass befristete Arbeitsplätze die junge Generation verunsichern, kann Erik Tode von der Bertelsmann Stiftung gut nachvollziehen. Er spricht von einem Übergangszeitraum, vom Arbeitsleben, wie man es von seinen Eltern kennt, hin zu einer Arbeitswelt mit atypischer Beschäftigung, also Zeitverträgen. Ich denke, das ist in der Tat zum einen eine Art Gewohnheit und auf der anderen Seite müssen aber natürlich Arbeitsmarktsituationen so ausgestaltet werden, dass mit diesem erhöhten Ausmaß an Unsicherheit dann eben auch entsprechend umgegangen werden kann. Stichwort Arbeitsplatzsicherheit, die in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert hat. Der Arbeitsmarkt aber wandelt sich. Der Forscher ist gar nicht so pessimistisch. Er sieht eine große Bereitschaft bei den jungen Menschen, sich der neuen Arbeitswelt anzupassen. Die junge Generation sei flexibel, also zum Arbeitsplatzwechsel bereit. Was allerdings fehle, sei die sogenannte Beschäftigungssicherheit, eine Garantie also, im Falle des Arbeitsplatzverlustes wirklich auch eine neue Anstellung zu finden. Er kommt zu folgendem Schluss. Nicht die junge Generation trifft die Schuld an ihrer Unsicherheit, sondern den Arbeitsmarkt. Der Flexibilisierung der Verträge auf der Seite der Arbeitnehmer fehlt auf der anderen Seite die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Deswegen fordert der Arbeitsmarktforscher Erik Tode die Politik auf, die Arbeitsmarktsituation so zu gestalten, dass mit der gestiegenen Unsicherheit besser umgegangen werden kann. Denn eines wird wahrscheinlich nicht passieren, dass man die Unsicherheit zurückdreht und zu einem Zustand der 60er oder 70er Jahre zurückkehrt. Sophia Bauer hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, in einem Verlag eine Festanstellung zu finden. Die 27-Jährige glaubt, 7 Jahre Ausbildung und erste berufliche Erfahrungen können nicht umsonst gewesen sein. Obwohl sie ihr Geld derzeit branchenfremd verdienen muss, hält sie regen Kontakt zu früheren Studienkollegen. Wir sind ja sehr gut vernetzt. Also ohne Kontakt in so ein Haus reinzukommen, ist schlichtweg unmöglich, wenn es nicht die befristete Beschäftigung ist. Das Gute und das Schlechte gleichzeitig daran ist, dass man nicht die Einzige ist. Das macht die Not insgesamt umso größer, aber auch irgendwie erträglicher.